Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder eine Etappe vom Giro, eine Folge vom Giro, Giro-Spezial von der 11. Etappe, die heute absolviert werden musste. Es ging dabei los in Modena. Das ist, glaube ich, die Stadt, die mit dem Ferrari zu tun hat. Ging nach Asolo, 227 Kilometer. Und ich hatte ja gestern angekündigt, es wird mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit ein Sprintfinale mehr geben. Und mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit heißt halt nicht, dass es so kommt. Ich lag völlig daneben. Sprinter hatten heute mit diesem mit der Zielankunft reichlich wenig zu tun. Um das Ganze mal von vorne so ein bisschen aufzubröseln. Die erste Information, die uns ereilte, war, Tom Dumoulin steigt aus. Er hatte wohl gestern auch schon mit Sitzproblemen zu kämpfen. Jeder, der mal auf dem Fahrrad gesessen hat und Probleme mit seinem Hintern hatte, wird das verstehen. Es ging einfach nicht mehr. Und damit war die Sache zu Ende. Er musste aussteigen. Schade. Also er wäre mit Sicherheit kein Kandidat gewesen, um den Giro komplett zu gewinnen. Er wäre jetzt nach dem Ausstieg von Cancellara mit Sicherheit einer der Favoriten fürs Zeitfahren gewesen. Dementsprechend wird ihm die Entscheidung auch nicht leicht gefallen sein, aber ich denke mal, wenn man in ein, zwei Jahren nochmal über diesen Giro spricht, darauf zurückschaut, wird er einer der Namen sein, die man nennen wird, der am Anfang mehrere Tage im rosa Trikot gefahren ist. Favoriten, wenn man jetzt da vorher gewusst hätte, dass es keine Sprintankunft wird, sind es wahrscheinlich die typischen Fahrer, die mit einem leichten Uphill-Finish nach einem Berg noch gut umgehen können, so Pozzato, Trentin, Tim Valens, Ulissi, Colbrelli, wahrscheinlich auch ein Valverde, ein Nibali kann sowas auch in Teilen. Aber es kam dann, wie es kommt, das werde ich euch gleich berichten. Am Anfang, wie so oft, neunköpfige Gruppe setzt sich ab. Es muss ein unfassbar schnelles Tempo im Anfang gewesen sein. Über 50 km/h Schnitt. Und diese Gruppe wurde dann bei etwa 50 Kilometer vom Ziel, sondern nach 50 Kilometern eingeholt. Es setzten sich dann nochmal Fahrer ab, und zwar drei, und zwar Anton Vorobiev vom Team Katusha, Vegard Langen vom Team EIM und Liam Bertazzo vom Team STH. Müsste ich nochmal nachschauen, was Team STH denn war. Ach, ihr wisst das mit Sicherheit selber. Die waren dann unterwegs. Und es gab dann immer so ein, dieses typische Jojo-Spiel, ne? Mal 5 Minuten, mal 3 Minuten, mal 3,5 Minuten. Es ging immer so mal auf, mal ab. Bis letztendlich zum einzigen gewerteten Berg oder kategorisierten Berg, vierten Kategorie, der etwa 25 Kilometer vor dem Ziel dann war, 3 Kilometer lang, etwa 8 Kilometer im Schnitt und nach oben, 8% im Schnitt und nach oben in steiler werdend. Kurz vor dem, vielleicht um die Situation nochmal zu beschreiben, im Feld auf diesem Weg dorthin, immer wieder verschiedene Teams, Team Track, Team Lampre, die aufs Tempo drückten, um den Abstand zu den Ausreißern nicht zu groß werden zu lassen. Immer mal wieder das ein oder andere Team spannte sich da ein. Bevor es in diesen Viererkategorie-Berg ging, gab es dann einen Massensturz, der leider Gottes 25 Kilometer vom Ziel direkt am Berg auch zur Konsequenz hatte, dass zum Beispiel Fahrer wie Pozzovivo und Vogelsang auf einmal hinten in diesem Sturz stecken blieben. Vorne wurde gefahren, hinten steckten die Fahrer fest. Immer eine Frage, ob man in so einem Moment eine Attacke fährt oder nicht. So wie ich es gesehen habe oder wie ich es wahrgenommen habe, war es nicht wirklich eine Attacke, sondern es wurde einfach weitergefahren und wer hinten war, hat einfach Pech gehabt in diesem Moment. So ein Sturz kann passieren und man muss vielleicht auch in solchen Situationen so kurz vorm Ziel schon fast dann auch mal sich überlegen, ob man als Favorit oder als jemand, der etwas melden möchte bei einer Etappe, sich dann hinten im Feld aufhalten sollte. Das ist halt, also der Sturz war relativ weit vorne, aber ne, da hat man halt Pech und wenn man nicht ganz vorne mit dabei ist, ich sag's mal, in Armstrong ist sowas nie passiert. Der ist nie aufgehalten worden. Im Anstieg dann selber tat sich nicht sehr viel. Die drei Ausreißer wurden eingeholt, was dann auch nicht wirklich überraschend war. Nibali attackierte dann in der Abfahrt, Er ist ja bekanntermaßen ein sehr, sehr guter Abfahrer. Valverde konnte dranbleiben und so gestaltete sich das aus einer kleineren Gruppe von Fahrern, etwa so 20 Stück müssten es gewesen sein, dann attackiert wurde. Und das waren im Prinzip Amador vom Team Movistar und Bob Jungels vom Team Edix, die attackierten, weggegangen sind. Und man muss auch mal sich vor Augen führen, dass das Team Movistar am Ende war es eine Gruppe von etwa 30 Fahrern, aus denen der Sieger gekürt wurde, 5 Fahrer mit dabei hatte. Also 5 Fahrer vom Team Movistar. Man kann ja schon fast von, ich will nicht sagen, von früheren Telekom-Zeiten oder wie hießen sie, die blauen US Postal-Zeiten sprechen, aber 5 ist schon eine Nummer. Und um vorwegzugreifen, von den Movies hat keiner gewonnen. Und ich weiß, Chris ist gerade in Italien unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt irgendwo das Mannschaftshotel sucht, um dann mal ein paar passende Worte loszulassen. Das ist eine Sache, kann man auch mal kritisch sehen. Weiter im Text. Amador und Jungels sind dann gegangen. Bentancur und Ulissi hinterher. Bentancur hat es nicht ganz geschafft. Der ist nicht durchgedrungen zu diesen 3 Fahrern. Amador, Jungels und Ulissi waren dann die vorderen Fahrer. Und aus dieser Dreiergruppe dann löste sich der mit Sicherheit auch für solche Situationen kompetenteste, schnellste, endschnellste Mann, Ulissi, und gewann damit schon seine 2. Etappe. Also 2. Etappe beim Giro, die 4. glaube ich hat er gewonnen und jetzt die 11. Ulissi vor Amador und Jungels. Jungels hat sich dadurch wieder ein paar Sekunden Zeitbonifikation geholt. Und ja, man kann dem Ulissi nur gratulieren dazu. Alles Gute. Jungels zeigte sich auch sehr, ich sag mal, ein würdiger Rosa-Träger. Ich empfand es als sehr, sehr, er hat sich engagiert, er hat nach vorne gearbeitet und aber auch wenn er mit Sicherheit, oder nicht mit Sicherheit, aber sehr, es wäre eine sehr, sehr, sehr, sehr große Überraschung, wenn er am Ende noch um das Rosa-Trikot mitfährt. Aber für diese Rennphase empfinde ich ihn als sehr, sehr große Bereicherung und als einer, der ein würdiger Rosa-Trikot-Träger ist. Er ist ja aus Luxemburg kommender Fahrer. Er ist mit Sicherheit jetzt noch nicht jemand, der direkt in die Fußstapfen eines Andy Schlecks oder Charlie Gould treten wird, aber da ist vielleicht noch was zu erwarten. Gesamtwertung. Bob Jungels vor Amador und Valverde, also 2 Moviefahrer auf Platz 2 und 3. Das zeigt, wie viel sie vorne vertreten sind, aber auch, ich sag mal, wenn sie jetzt am Ende nicht mindestens einen Namen auf dem Podium haben, dann ist das ein Giro, über den man dort noch sprechen wird, weil so oft so viele Leute vorne und wenn nicht am Podium bei rauskommt, dann hätte man ja zumindest mal die ein oder andere Tageswertung einfahren sollen. Weiß nicht, ob da am Ende, aber die sind ja feierfreudig, die Spanier, denen wird schon gut gehen. Hatte ich schon die Tagesverwertung? Lucy vor Amador und Jungels und Jungels vor Amador, Valverde, Namen, wie ich hier aussprechen kann, Chris Schwierig, Nibali, Maika, Zaccarin, Chavez, Brambilla und Ulissi, die ersten 10 in der Gesamtwertung. Ich hatte gestern gesagt, heute wird es einen Sprint geben. Ich nehme mich aus dem Fenster, morgen wird es einen Sprint geben. Sollte es morgen keinen Sprint geben, dann überlege ich mir was. Dann werde ich irgendwas machen, was eine Bestrafung für mich ist. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas wird mir einfallen. Also morgen geht es wirklich topflach zum Meer. Man sieht die letzten 3 Kilometer so, das kann man ja sehr schön sich anschauen auf den entsprechenden Seiten. Es ist topfeben und ich lege mich fest, morgen wird André Greipel die Etappe gewinnen. Er hat heute auch sehr viel gearbeitet für seinen Teamkapitän Tim Welle und das wird morgen so ausgehen. Da bin ich jetzt einfach mal sehr sicher. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr das am Morgen hört, und ja, auf bald. Tschüss.